Sie finden meinen Schwanz heiß, ich ficke Mütter zu geil. Das Monster der Gesellschaft, das am 3.5. zubeißt. Ich stampfe wie ne Dampflok, Tamp zu Showpart, ich habe keine Angst, Bro. Hand hoch, Rambos da, mach Randale an mein Mic, mach Alarm mit meinem Scheiß. Der Skandal Nummer 1, sie sind am Labern auf Sat 1. Ich trag mein Herz auf der Zunge, mir egal ob dir der Song gefällt. Ich sage was ich will, ich heiße nicht umsonst Rebell. Die Boulevardpresse berichtet live auf ZDF. Was will dieser Rebel jetzt vermitteln mit seinem Gangster-Rap? Auf N24, Bild oder WAZ, der Rüpel-Rapper. Ich spreche nur die Wahrheit aus, ich bin der Lügenbrecher. Jetzt bekommt der Richter dieses Schwanzgesicht, ne Meise. Mittelfinger hoch, aber das Landgericht ist leise. Angesichts der Zeilen, am Rande des Verzweifelns. Künstlerische Meinungsfreiheit, danke für die Scheiße. Rap-Rebel-Izzy.